Herren begrüßen. Ganz besonders bedanke ich mich bei der Hohen Geistlichkeit unserer Pfarre St. Nikolaus, dem Diakon Herrn Wolfgang Geisler-Mehner, für sein Kommen. Thank you. Manager hat das Werk für die Blasmusikkapelle arrangiert, in der Bewerter Art, also die Seele der Musikkapelle, mit den vielen Arrangements, die er die Jahre schon gemacht hat und weiterhin dankenswerterweise macht, sodass sie diese Fassung, die er für heute geschrieben hat, gewissermaßen als Uraufführung heute erleben, die hat niemand anders noch gespielt. Um welches Lustspiel von Shakespeare sich handelt, das Paul Schreiber da verdammt hat, das wissen wir. Wir haben intensiv Google und mit Wagner